ich, was will der da? Was will so ein feiner Mensch hier auf unser Ranch? Und er setzte sich aufs Pferd, doch das Pferd war verstört. Und der Herr aus Germany flog in die Prärie. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, schöner Playboy. Du wirst nie ein Cowboy sein. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, das wär besser für dich und für Düsseldorf am Rhein. Und er war so nett zu mir. Liebe auf den zweiten Blick, groß war unser Glück. Aber heute denk ich bloß, wie werd ich ihn wieder los? Alles hat er falsch gemacht und ganz Texas lacht. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, schöner Playboy. Du wirst nie ein Cowboy sein. Geblieben, das wär besser für dich und für Düsseldorf am Rhein. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben.